Hallo zusammen, ich begrüße euch alle ganz herzlich zum Interview, das wir mit einer Pflegerin aus einem Spital in der Schweiz machen werden, die anonym bleiben möchte. Nur schnell zu uns, wir sind vom Funke der marxistischen Strömung in der JUSO und den Gewerkschaften und kämpfen für eine revolutionäre Politik in diesen Zeiten der Krise. Genau. Hallo. Hallo. Kann ich dich gerade mal begrüßen? Vielen Dank für das Interview. Sehr gerne. Wir starten gleich mit der ersten Frage. Und genau, also wo arbeitest du genau und als was? Also ich bin Pflegefachfrau in Ausbildung und ich arbeite auf einer Intensivstation in einem größeren Spital in der Nordwestschweiz. Gut, und ja, wenn du hast jetzt sicher Erfahrungen gemacht am Arbeitsplatz und im Austausch auch mit deinen Kollegen im Beruf. Wo siehst du so die brennendsten Probleme im Pflegebereich und das vielleicht auch bereits vor der Corona-Pandemie? Ja, also im Pflegebereich gibt es viele große Probleme, die hängen auch alle miteinander zusammen. Wenn ich da so das Größte, was auch so ein bisschen in der Gesellschaft schon angekommen ist, ist der Fachkräftemangel. Und das heißt einfach, dass es zu wenig Pflegende gibt. Und der hat dann verschiedene Auswirkungen einfach. Also da gibt es einmal natürlich immensen Stress für die Pflegenden, der bedingt ist durch die Schichtarbeit, durch die immense Verantwortung, die man tragen muss. Auch weil man einfach oftmals sehr viele Patienten betreuen muss. Dann gibt es natürlich körperliche Belastungen. Es ist ein Beruf, wo man viel lagern muss, Dinge tragen, sehr viel laufen. Dann führt der Fachkräftemangel dazu, dass Auszubildende oft nicht anständig ausgebildet werden können, was dann wiederum auch zu Frust führt und dass man vielleicht schon die Ausbildung abbricht oder dass man dann relativ früh aus dem Beruf austritt. Was, glaube ich, auch bekannt ist, sind einfach recht schwierige Lohnverhältnisse. Und da ist es immer irgendwie recht schwierig, weil das heißt, man wird so bezahlt, je nachdem, was man für Verantwortung trägt. Und irgendwie ist es ein bisschen absurd, weil im Spital stehen die Pflegenden am Bett und tragen die Verantwortung. Wir sind diejenigen, die irgendwie Auswirkungen von Therapien erkennen müssen und auch potenziell gefährliche Veränderungen erkennen müssen und unmittelbar reagieren müssen. Und man kriegt einfach viel zu wenig gezahlt dafür. Also in der Schweiz kann man schon noch davon leben, aber ja, es wird einfach der Verantwortung, die man da trägt, nicht gerecht. Genau, ich würde sagen, das sind so zwei große Probleme, mit denen man sich immer konfrontiert sieht. Und was würdest du so sagen, sind die Gründe für diesen Pflegemangel? Oder? Also einerseits ist es natürlich schon so, der Konkurrenzdruck unter den Spitälern. Die Personalkosten sind immens hoch, das ist klar. Und es ist auch klar, dass ein Spital froh ist, wenn es bemerkt, dass Pflegefachpersonen 6 Patienten betreuen, anstatt nur 2, weil dann braucht man weniger Pflegenden und hat damit weniger Personalkosten. Eine schwierige Sache ist aber auch immer so eine vermeintliche Solidarität unter den Pflegenden, dass man ja versucht einzuspringen für ausfallende Dienste, dass man kommt zur Arbeit, auch wenn man vielleicht schon krank ist und immer in dem Gedanken, sonst müssen es ja die anderen machen, ohne aber zu sehen, dass man damit die Situation auf Dauer einfach absolut verschärft. Ja, und da generell ist so diese Solidarität dem Team gegenüber und den Patienten gegenüber Ja, ich denke, ein ganz entscheidender Faktor, dass da auch einfach so fehlendes Aufbegehren gegen die Missstände einfach herrscht. Und man immer denkt, man kann ja nicht streiken, man kann ja nicht irgendwie das den Kollegen aufbürden, weil sonst ja die Kollegen oder die Patienten zu Schaden kommen. Und ich meine, wenn wir so schauen, so diese Probleme, die du jetzt beschrieben hast, die sind ja nicht erst seit gestern, oder die gibt es ja eigentlich, verschlimmern die sich bereits seit Jahrzehnten. Mhm. Und was siehst du dort so, ja, welche Akteure oder irgendwie, wem ist das verschuldet so? Also Einzelpersonen kann man da sicher nicht nennen, aber es ist einfach, ich sehe ein ganz großes Problem in der Art und Weise, wie eben, wie man da die Spitalfinanzierung neu gestaltet hat, dass man eben anstrebt, dass es große Zentralspitäler gibt, dass man so riesige Versorgungszentren aufbauen möchte, dass die Spitäler miteinander konkurrieren müssen mit, ja, dass sie immer also mehr Profit machen können. Und dann sind es die Spitäler untereinander, aber es ist auch einfach ganz klar die Politik, die sich da nicht einsetzt, die eine Pflegeinitiative ablehnt und ja, die einfach immer die Augen verschließt vor den bestehenden Problemen. Mhm. Ja. Und ich meine, wenn wir jetzt, also du sagst ja so ein bisschen, der Spardruck, der Privatisierungsdruck, die Profitlogik, die sich da immer mehr breit gemacht hat, dass das so ein wichtiger Punkt ist und dass die Politik da dem auch nichts entgegensetzt. Ja. Genau. Und was mich jetzt interessieren würde, natürlich auch auf die Corona-Krise hin. Erstens mal, was gab es denn da jetzt für verschiedene Maßnahmen, um mit dieser Krise umzugehen? Weil das natürlich im Gesundheitswesen die größten Auswirkungen hatte, würde ich mal meinen. Ja, und auch so, was du direkt erlebt hast in deinem Spital, was da passiert ist. Also zum Spital generell kann ich keine Aussage machen, einfach weil ich nur auf meiner Station bin und vor allem auch von meiner Station mitkriege. Und da muss ich sagen, da war ich recht zufrieden mit denen, so wie das gehandelt wurde. Also wir wurden so 1 bis 2 Mal am Tag auf den neuesten Stand gebracht, so wie das aussieht, wie viele Fallzahlen es gibt, was das nähere Vorgehen ist, welche Strategie man fahren möchte. Zudem gab es dann jeden Tag nochmal ein Newsletter. Und bei uns auf Station ist man mit dem normalen Arbeitsplan, der auch schon vor Corona geschrieben wurde, ist man weitergefahren und man hat dann eher, weil nur noch Notfalloperationen durchgeführt wurden Leute, die normalerweise auf der Anästhesie arbeiten, wurden bei uns eingearbeitet oder es sind Leute gekommen, die früher mal auf der Station gearbeitet haben und sich gemeldet haben, ob sie helfen können. Genau. Das war da ganz gut, aber es war natürlich auch gut, weil einfach diese Welle, die alle erwartet haben, erstmal ausgeblieben ist. Und sonst allgemeine Maßnahmen war einfach, es gab einen Besucherstopp. Das ist natürlich für die Patienten extrem belastend und auch als pflegende Person ist das extrem belastet, wenn man da einfach Menschen hat, die zwischen Leben und Tod sind oder zumindest in Extremsituationen und die alleine durchstehen müssen. Das ist schon ja, sehr schwierig, wenn da Angehörige auch nicht beim Sterbeprozess oder nach dem Sterbeprozess dabei sein können. Ja, das ist sehr schwer, aber es ist eine Maßnahme, die schon auch notwendig war. Das ist leider nicht anders zu gestalten. Genau, dann hatten wir einfach das Die Corona-Fälle waren gebündelt in Zimmern. Das, denke ich, ist auch gut, dass man da wie so eine Sicherheitszone schafft. Und genau, dass ausgebildete Fachkräfte von anderen Stationen kamen, habe ich schon erzählt. Okay. Und jetzt so in Bezug auf den Bundesrat, ich weiß nicht, ich nehme an, das hast du auch mitbekommen, dass per Notrecht da eben auch in dem Gesundheitsbereich irgendwie die Arbeitszeitbeschränkung, die Ruhezeiten ausgehebelt wurden und auch eben die Risikogruppen zum Beispiel zur Arbeit gezwungen werden können. Was sagst du zu diesem Bundesratsentscheid? Also das ist natürlich absolut falsch und ich finde es skandalös. Dass Risikogruppen zur Arbeit gezwungen werden, das habe ich jetzt so nicht mitgekriegt. Aber allein diese 12-Stunden-Woche, beziehungsweise 12-Stunden-Tage, das ist unglaublich, dass das ja möglich ist. Vor allem, weil es hätte nicht so weit kommen müssen. Es gab Spitäler, die mussten Kurzarbeit anmelden für ihre Pflegepersonen, weil das vielleicht Privatspitäler sind, die einfach nichts mit der Corona am Hut hatten. Und das ist einfach unglaublich. Die einen haben Kurzarbeit und die anderen müssen 12 Stunden arbeiten. Dass man das nicht anders regeln kann, das ist ja skandalös. Genau, und ja, das bringt mich auch irgendwie zu der Frage. Ich meine, die Politiker heute, also eben auch bürgerliche Politiker, die diese Sparmaßnahmen irgendwie der letzten Jahrzehnte mit unterstützt haben, mit durchgezogen haben und auch die Medien und so weiter, die stehen jetzt alle hin und sagen irgendwie so, ja, eben die Pflegerinnen sind essentielle Angestellte, essentielle Arbeiten in der Gesellschaft und dass sie viel Respekt verdienen. Was sagst du zu diesen Aussagen? Ja, schade, dass es ihnen erst jetzt auffällt. Also, und ja, und noch viel trauriger, dass es einfach alles nur leere Worte bleiben werden. Das ist ein absolut heuchlerisches Verhalten. Das ist ekelhaft. Und es dient ihnen einfach nur zur eigenen Profilierung. Jetzt fällt der Bevölkerung auch irgendwie auf, es gibt Pflegende, es gibt Leute, die arbeiten in einem Spital, die scheinen doch wichtiger zu sein, als wir gedacht haben. Und dass die Politiker und auch gewisse Medien da einfach jetzt auf diesen Wagen mit aufspringen, ich denke, das war vorhersehbar, aber es ist einfach ja, heuchlerisch. Die Frage ist vielleicht auch noch jetzt so ein bisschen im Hinblick auf die Lockdown, dass der Lockdown wieder aufgehoben wird, dass da jetzt bereits erste Schritte wieder Richtung Öffnung passieren, eben auch ja, die Restaurants wieder aufgehen, die Leute wieder, also alle eigentlich auch aus dem Homeoffice wieder arbeiten gehen und so weiter. Was findest du denn zu dieser Öffnung? Also ich denke, eine Öffnung ist schon notwendig, weil man kann Menschen einfach nicht zu Hause einsperren. Das geht nicht. Das schlägt allen auf die Psyche. Das kann natürlich auch ja, gefährlich werden. Aber es ist sehr schwer. Man wird da weiterhin ja, Maßnahmen irgendwie benötigen, dass die Leute Abstand zueinander halten, weil es ist noch nicht vorbei und es wird noch lange nicht vorbei sein. Und wenn die Bevölkerung jetzt davon ausgeht, dass wie die Gefahr gebannt ist, dann wird es einfach zu dieser vielbeschworenen Welle kommen, die dann doch auch das Gesundheitswesen in Gefahr bringt. Und also ich würde mir eher viel mehr noch Unterstützung eben vom Staat, von der Politik wünschen für all die kleinen Läden und Restaurants und so, die sich das eben nicht leisten können, so ewig keine Kundschaft zu haben, als dass man jetzt vorschnell wieder die Geschäfte öffnet und so wie ein Bild von Normalität einfach vermittelt, weil es ist noch keine Normalität. Ja, vielen Dank. Und ja, was uns natürlich auch interessiert, irgendwie, was hast du irgendwie in deinem Arbeitsfeld erlebt, so wie die Leute, die Pflegerinnen, die Angestellten, wie ist die Stimmung da? Und wie hat sich das vielleicht auch jetzt verändert in der Corona-Krise, wenn du das vergleichst zu vorher? Also generell ist sehr viel Frust da. Also es gibt eigentlich kaum jemand, der diesen Beruf zu 100% ausübt. Einfach weil es so anstrengend ist und weder körperlich noch psychisch irgendwie erträglich wäre. Und ja, ich glaube, durch Corona kam einfach so eine Nervosität auf. Man wusste nicht, was kommt, was passiert, was das für einen bedeutet. Und als dann zumindest bei uns auf Station absehbar war, dass es vermutlich alles gut gehen würde, ist so ein bisschen eine Erleichterung aufgetreten, auch weil eben informiert wurde und jeder sich irgendwie seiner Rolle bewusst war. Aber im Hinblick auf gerade dieses Einsetzen per Notfall, dass man da ja 12-Stunden-Tage eben schieben muss, das war schon großes Entsetzen einfach da, dass das möglich ist. Und zumindest von Teilen von Kollegen habe ich auch gehört, okay, so geht das nicht mehr weiter, jetzt muss ich was ändern und das wäre jetzt der ideale Zeitpunkt. Aber es sind nur sehr wenige, die das irgendwie erkennen oder da ein Gefühl für entwickeln. Viele sind auch einfach ja, so nach dem Motto Augen zu und durch. Okay, und ich meine, ja, wenn man irgendwie daran denkt, eben, dass Kämpfe notwendig wären, dass Kampfmaßnahmen notwendig wären, dann denkt man natürlich auch gleich an die Gewerkschaften, oder? Weil irgendwie sie wären ja die wichtige Anlaufstelle und der Mobilisierungsort eigentlich für die Beschäftigten, um sich irgendwie Gehör zu verschaffen. Da ist jetzt auch meine Frage, ja, wie bewertest du denn die Antworten der Gewerkschaften in jetzt dieser oder auf diese Corona-Krise und was müssten sie deiner Meinung nach tun? Also ich fand die Antworten ziemlich schwach. Ich habe eine Mail vom VPOD gekriegt und da stand dann irgendwie drin, dass sie total enttäuscht werden von den Spitälern, dass die einfach ohne sie zu informieren, da diese 12-Stunden-Tag einsetzen und man hätte doch eine Sozialpartnerschaft und so. Und irgendwie war das alles, schien es ja recht lächerlich, wie überrascht sie waren, dass Spitäler solche Maßnahmen ergreifen, ohne sie einzusetzen oder sie zu informieren. Ja, das schien irgendwie unprofessionell. Ja, und auch generell, jetzt wäre der ideale Zeitpunkt, um zu mobilisieren, aber ich finde, die Gewerkschaften sind absolut nicht sichtbar. Man kriegt nicht mehr Mails als davor. Sie kommen nicht auf die Station. Es geht auch spitalintern, gibt es Gewerkschaftsgruppen, aber da kommt nichts von denen, da ist es einfach still. Und ja, da würde man sich schon mehr wünschen. Weil jetzt wäre auch der Zeitpunkt, um irgendwie Druck aufzubauen bei Stationsleitung, bei Spitalleitung. Auch weil man jetzt gerade die Aufmerksamkeit der Bevölkerung im Allgemeinen hat und weil eine Angst besteht vor einer zweiten Welle und weil man gesehen hat, was schon irgendwie mit einer ersten Welle, die noch nicht so massiv war, an Krise, was da einfach schon für skandalöse Maßnahmen ergriffen werden. Und jetzt ist auch gerade so, in der Belegschaft ist zumindest teilweise ein Bewusstsein da, was eben so Spitalleitungen schon auch für Macht ausüben können. Mhm. Und wenn jetzt eine solche Mobilisierung irgendwie stattfinden würde oder vielleicht halt auch einfach aus den Angestellten selbst diese Initiative kommt, was für Forderungen würde es denn nach deiner Sicht irgendwie brauchen, jetzt vielleicht ja speziell auch in deinem Bereich für die Pflege? Also das ist ein recht großes Thema jetzt bezogen einfach nur auf Corona, denke ich, wäre es absolut wichtig zuzusichern, dass es normale Arbeitszeiten gibt. Das heißt, 8-Stunden-Tage, 8,5-Stunden-Tage, wenn nicht sogar weniger. Weil vielleicht für die Leute, die wirklich dann mit Corona-Patienten arbeiten, dass man da sagt, ihr macht nur 4-Stunden-Tage und dann hat man einfach mehrere Schichten, weil das Arbeiten in diesen Zimmern unter dieser Schutzmaske, unter dieser Schutzkleidung wahnsinnig anstrengend ist. Das wäre eine Forderung. Dann eine anständige Vergütung und dann auch einfach ein Kümmern darum, dass auch Ausbildungsaufträge, die selbstverständlich in so einer Notfallsituation zurückgestellt werden, was auch vollkommen in Ordnung ist, aber dass die andersweitig ausgeführt werden, dass die Auszubildenden dann auf andere Stationen gehen können oder man ihre Ausbildungszeit verlängert, sowas zum Beispiel. Das wäre extrem wichtig. Und dass man einfach dieses ganze Mehrstarbeit und diese Belastung, die da entsteht, anständig vergütet und dass man nicht nur klatscht und sagt, ah ja, ihr kriegt dann mal 500 Franken zusätzlich. Davon kann sich keiner was kaufen. Also das wäre ein einmaliger Betrag. Ja, das wäre ein einmaliger Betrag, der schon im Gespräch ist. Aber das ist ganz nett. Davon geht man dann mal essen und dann. Genau. Ja, und ich meine, so jetzt im Hinblick darauf, eben, dass mobilisiert werden müsste, dass dieser Kampf geführt werden müsste. Da kann man ja auch noch ein bisschen in die Zukunft schauen, weil die sieht ja im Gesundheitswesen und im Pflegebereich auch nicht sehr rosig aus. Also zum einen haben wir oder kommt eine relativ starke Wirtschaftsrezession auf uns zu oder wir stecken beziehungsweise bereits darin. Und ich meine, in einer solchen Situation ist es natürlich schwer, ist irgendwie die entscheidende Frage, ja, wer zahlt für diese Krise? Und zum anderen jetzt in Bezug auf das Gesundheitssystem und auf die Pflege hört man ja bereits Stimmen sowohl vom Finanzminister Ueli Maurer, der sagt, ja, es braucht in den kommenden Jahren sicher weitere Angriffe, sicher weitere Privatisierungen und Sparmaßnahmen. Oder auch eben in der WOZ wurde Willi Occhie, also der Swissha-Verbandspräsident, die die Spitäler berät, so in Umstrukturierungsmaßnahmen wurde befragt zur Zukunft. Und er hat auch klar gesagt, dass die Strategie, die sie bereits jetzt seit Jahrzehnten fahren, der Umstrukturierung, also der Privatisierung des Abbaus, dass das nicht geändert wird jetzt durch die Corona-Krise. Und da ist natürlich einfach die Frage, ja, was siehst du auf dich und deine Kolleginnen zukommen in dieser Hinsicht? Ja, also eine ziemlich schwarze Wolke. Ich habe es ja ganz zu Beginn schon antönen lassen, was irgendwie der jetzt gerade bestehende Fachkräftemangel schon bedeutet. Aber wenn sich das weiter verschärft, dann will ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, was das bedeutet für uns. Dann gibt es wohl möglich irgendwie so Zustände wie in Deutschland, wo auf eine Pflegende oder einen Pflegenden 13 Patienten kommen. Das heißt, das bedeutet einfach einerseits massiven Stress für die Pflegenden und aber andererseits für die Patienten bedeutet das eine massive Gefährdung ihres Lebens. Und wenn diese Politiker dann immer so schön daherreden, sollten sie sich bewusst machen, wir alle sind Patienten. Auch sie können Patienten sein. Und die Sparmaßnahmen, die sie da treffen, kann sie genauso treffen. Und ja, das sollte man sich immer vor Augen halten. Die Patienten sind wir alle. Und was denkst du denn, was die Pflegerinnen jetzt auch dagegen tun können oder auch was wir als eben als Patienten oder als potenzielle Patienten, was wir als Gesellschaft, als Junge, als Arbeiter, als Angestellte, was wir machen können, um euch zu unterstützen? Also ich denke, was alle tun können, ist nicht nur klatschen vom Balkon aus. Jetzt nicht, wenn Corona aus den Medien gerät, nicht das Gesundheitswesen auch wieder aus den Augen verlieren, sondern einfach, ich denke, wichtig ist, sich zu informieren, was leistet diese Berufsgruppe, was ist überhaupt ihre Aufgabe und dann die Forderungen dieser Berufsgruppe einfach unterstützen, sei es an der Wahlurne mit der Pflegeinitiative oder beim Streik oder als der Frauenstreik war, waren ja auch ein paar Pflegende unterwegs, dass man da einfach ganz klar Forderungen unterstützt. Und was Pflegende selber tun können, ich denke, ja, die müssen sich einfach von der Vorstellung lösen, dass ihr Beruf ausschließlich zum Wohle des Patienten besteht und sich der Realität stellen, dass ihr Beruf wie alles andere auch einfach zu einer Methode geworden ist, Profit zu generieren. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn das ins Bewusstsein durchsickert, dass es dann leichter wird, Missstände zu identifizieren und auch vor allem die Ursachen dafür zu identifizieren. Und ja, das sind alles nur Hoffnungen, aber ich hoffe irgendwie, dass dann die Pflegenden aus ihrer passiven und erduldenden Haltung raustreten in eine viel aktivere Rolle und dass sie dann eben fordern, dass es einen Streik gibt, dass sie in Gewerkschaften eintreten, dass sie stationsintern oder stationsübergreifend so Interessensgruppen bilden und sich einfach einsetzen, gerade auch zum Wohle des Patienten auf längere Sicht. Und dass sie sich nicht einreden lassen, dass ein Streik nicht möglich ist, weil es stimmt nicht. Es gibt Methoden, auch in Spitälern zu streiken. Ja, vielen Dank. Das war jetzt eigentlich gerade ein sehr gutes Schlusswort. Also ich teile natürlich deine Hoffnung und ich wünsche dir gleichzeitig noch viel Durchhaltevermögen, bis es soweit kommt. Danke. Und, ja, viel Solidarität auch vom Funke für eure. Dankeschön. Gut, dann vielen Dank. Noch kurz zum Funke, wenn ihr euch weiter interessiert, wir machen verschiedene Interviews auch schriftlich mit unserem Label Virus at Work. Und ihr könnt euch auch immer online informieren bei der funke.ch und natürlich gerne auch unsere Zeitung Unterstützung mit einem Abo auf der funke.ch/Abo. Dann wünsche ich euch eine gute Zeit und bis bald.